Kapitel 4 Übung A29 Im Restaurant. Hören Sie das Gespräch und beantworten Sie die Fragen. Guten Tag. Guten Tag. Einen Tisch für zwei Personen? Ja, bitte. Hier ist die Speisekarte. Möchten Sie schon etwas trinken? Ja, bitte. Ich hätte gern ein Mineralwasser. Ich nehme ein Glas Weißwein. Die Getränke kommen sofort. Was nimmst du? Die Auswahl ist schwer. Der Fisch ist hier sehr gut. Ich glaube, ich nehme den Lachs. Und du? Ich weiß nicht. Vielleicht esse ich das Schnitzel. Oder auch Lachs. Ich esse sehr gern Fisch. Letztes Jahr waren wir in Italien, in Rom. Dort gibt es ein ausgezeichnetes Fischrestaurant. Ich glaube, es heißt Sardine. Wir waren letztes Jahr in Japan. In Japan isst man den Fisch oft roh. Roh? Schmeckt das? Ja, es schmeckt gut und es ist auch gesund. Wir hatten Glück. Mein Sohn studiert in Japan. Wir waren zusammen in einem sehr guten Restaurant. Ich war noch nie in Japan. Hier sind Ihre Getränke. Danke sehr. Ich nehme den Lachs. Ich auch. Also zweimal den Lachs. Ja, bitte. Zweimal Lachs für Sie. Danke. Danke sehr. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Wie war das Essen? Ja, danke, sehr gut. Ich möchte bitte zahlen. Das waren zweimal Lachs, ein Glas Wein, ein Mineralwasser. Macht zusammen 27,50 €. Herzlichen Dank.